Lampe und er hält, tanzen mit großer Geste auf dem Parkett der Welt. Die feuerroten Haare hat man ihr schwarz gemacht. Ich hab den blassen Schimmer